Dann wird zu ihnen gesagt werden, wo ist das, was ihr Allah beigesellt habt und dem ihr gedient habt? Zum Beispiel, den er diese Deizet.